Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wenn in dieser Woche der Film über den legendären Jazzgitarristen Django Reinhardt anläuft, Titel Django – Ein Leben für die Musik, dann stellt sich dem Kinogänger mal wieder die Frage, kann ein Spielfilm das Leben eines Künstlers angemessen darstellen? Welche Geschichte erzählt man? Was lässt man weg? Hartwig Tegeler stellt das Biopic Django vor, das sich auf folgende Aussage konzentriert. Das Credo eines Unpolitischen. Ich bin Musiker, ich mach Musik. Das kann ich am besten. Wer meine Zuhörer sind, ist nicht mein Problem. Sagt Django Reinhardt. Die Nazis haben 1943 Paris besetzt. Die schwarzen Jazzmusiker mit ihrer Negermusik, so die Nazi-Terminologie, haben sie vertrieben. Der Platz auf dem Gipfel der Publikumsgunst ist nun für Django frei geworden. Seit es keinen amerikanischen Jazz mehr in Paris gibt, bin ich der King of Swing. Während also die Roma und Sinti in Europa in die KZs deportiert werden, genießt der Sinti-Musiker Reinhardt seinen Ruhm. Er wähnt sich sicher unter dem Schutzmantel seiner Popularität und folgt dabei, meistens jedenfalls, den ästhetischen Vorgaben der Nazis. Geben Sie Dur-Akkorden den Vorzug. Kein Blues. Und Breaks sind verboten. Und die Soli dürfen nicht länger als 5 Sekunden dauern. Ah, ja. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wovon ich hier rede, Reinhardt, oder? Eher wohl macht Django Reinhardt Augen und Ohren zu vor dem, was um ihn herum passiert. 1943 sieht er eine Wochenschau und fragt tatsächlich 1943 eine Freundin. Wer ist dieser Clown? Das ist Hitler. Ach was. Die Vogelstrauß-Politik des Musikers im besetzten Paris allerdings funktioniert nur so lange, bis die Deutschen Django Reinhardt auf Tournee ins Reich schicken wollen. Er weigert sich und entkommt Richtung Schweizer Grenze. Doch auf seiner Flucht trifft er Mitglieder seiner Sinti-Familie, sieht deren Bedrohung und langsam öffnet Django, der ja nur Musiker sein wollte, die Augen. Am Ende von Etienne Comars Film Django – Ein Leben für die Musik führt der große Musiker das von ihm komponierte Requiem für Sinti-Brüder auf. Es ist Mai 1945, Django hat überlebt. Im Abspann zeigt Etienne Comar Fotos der durch die Nazis ermordeten französischen Sinti und Roma. Doch hier läuft der Film in die Pathosfalle. Dazu gehören dann auch solche Sätze. Ich habe Angst um dich. Du hast dich doch verändert, ich habe mich geirrt. Vor allem aber bricht dieses Biopic auseinander, verzettelt sich in seinen 3 Geschichten. Erstens das Schicksal der Roma und Sinti während der Nazizeit. Zweitens die Politisierung eines unpolitischen Künstlers. Und schließlich drittens die Faszination des Gypsy oder auch Sinti-Swings. Das also, was sich im Schicksal von Django Reinhardt während der Jahre 1943 bis 1945 in Paris wohl berührt, aber alles in knapp 2 Stunden Kinozeit zu erzählen, bringt nur Stückwerk auf die Leinwand. Halbgare Andeutung in perfekter 40er-Jahre-Ausstattung, womit wir beim grundsätzlichen Problem des Biopics wären. Final Portrait, Stanley Tucci's wunderbarer Film über den Künstler Alberto Giacometti, vor kurzem bei uns im Kino, konzentriert sich auf die Entstehung eines Porträts und kann damit viel über die Entstehung von Kunst erzählen. Don Cheadle geht in seinem Film über Miles Davis, einer anderen Ikone des Jazz, einen ähnlichen Weg wie Stanley Tucci. Der Filmemacher fokussiert sich in Miles Ahead auf 2 Tage in New York und liefert so ein flirrendes Porträt über einen in Drogen, Alkohol und Arroganz versunkenen Künstler und die explosive Energie seiner Musik. Miles Ahead findet Bilder für den Jazz des Miles Davis. Django hingegen reiht nur die Ereignisse aneinander. Vollkommen verloren geht dabei ein Gefühl für die Kraft der Musik des Django Reinhardt, weil ja so viel zu erzählen ist. Nur einmal, am Ende, als der Jazzmann von Nazis und Kollaborateuren spielt, explodiert die Musik auf der Tonspur und im Schnitt. Visuell bleibt ansonsten von ihr in Django ein Leben für die Musik, vor allem das schnelle Fingerspiel von Reda Kateb als Django. Und vielleicht das eine oder andere Musiker-Credo aller. Verstehen Sie überhaupt was von Musik? Nein, aber sie versteht mich. Ein wenig zu wenig für einen Film, der zu viel will. Das Urteil unseres Filmkritikers Hartwig Tegeler. Django, ein Leben für die Musik, ab Donnerstag im Kino. Und die weiteren Filme dieser Woche stellen wir morgen bei Corso vor.